Deutschlandfunk. Wissenschaft im Brennpunkt. Das könnte heute wieder so ein richtiges Ekelthema werden. Heute bin ich unterwegs, um Phagen zu jagen. Bakteriophagen, Bakterienfresser. Und die findet man auch besonders gut dort, wo es viele Bakterien gibt, wie zum Beispiel in einer Kläranlage. Deshalb habe ich jetzt meine Gummistiefel eingepackt und bin unterwegs in Braunschweig, um eine Expertin zu treffen für das Jagen nach Phagen. Ist ein bisschen außerhalb. Ich laufe jetzt auf ein großes Schild zu, Science Campus Braunschweig Süd. Und da scheine ich richtig zu sein. Ich hoffe nur, dass das Ganze heute nicht zu sehr stinken wird. Die Wiederentdeckung. Alte Wirkstoffe gegen neue Resistenzen. Eine Reportage von Arndt Reuning. Im Jahr 1928 wurde das Penicillin entdeckt. In der Zeit davor waren die Mediziner keineswegs machtlos gegenüber bakteriellen Infektionen. Die alten Konzepte wurden jedoch weggefegt vom durchschlagenden Erfolg der Antibiotika. Mittlerweile sieht es etwas anders aus. Die Antibiotika wirken nicht mehr so gut wie einst, denn die Bakterien haben Resistenzen gegen sie entwickelt. Und so besinnt man sich wieder auf vermeintlich überkommene Therapien. Zum Beispiel hier an meinem Ziel in Braunschweig am Leibniz-Institut DSMZ. Hallo, herzlich willkommen. Ja. Winzig kleine Gebilde, die schon einmal große Hoffnung weckten, sind eben jene Bakteriophagen. Und die lagern hier in der Deutschen Sammlung von Mikroorganismen und Zellkulturen. Verabredet bin ich mit Dr. Christine Rode. Ich weiß nicht, ich habe meine Gummistiefel mitgebracht. Werden wir die brauchen? Also ich habe keine, ich hoffe nicht. Das ist so trocken immer noch. Dann ist gut. Gummi, nee, das glaube ich jetzt nicht. Bakteriophagen sind Viren. Viren, die nicht uns Menschen befallen, sondern Bakterien. Dazu verankern sie sich an der Oberfläche des Bakteriums und injizieren ihr eigenes Erbgut in die Zelle. Eine feindliche Übernahme, denn das Bakterium stellt nun in seinem Inneren die nächste Generation der Phagen her. So lange, bis es irgendwann platzt und einen Schwarm von Phagen ausstößt, die dann die nächsten Bakterien entern. Ja, wir sind hier im Phagenlabor der DSMZ und das sieht hier nach viel Arbeit aus. Es steht recht vollgestellt. Alles, weil wir gerade dabei sind, Phagenproben aufzuarbeiten und auch neue Phagen aus Umweltproben zu isolieren. Der Clou? Die winzigen Enterhaken der Phagen sind hochspezifisch. Es gibt Phagen, die nur Staphylokokken befallen. Und solche, die es nur auf Pseudomonaden abgesehen haben oder auf Salmonellen oder auf Kolibakterien. Im Gegensatz zu Antibiotika schadet eine Behandlung mit Phagen nicht den nützlichen Bakterien. Das Prinzip wäre perfekt, um die schwächelnden Antibiotika zu ergänzen. Aber man muss auch immer eine passende Phage in der Umwelt finden für jeden Keim. Genau das gehört zu den Aufgaben von Christine Rode. Sie sucht. Und dazu braucht sie zunächst einmal ein Gerät, das aussieht wie ein Besenstiel. Das ist jetzt was? Das ist ein professioneller Probennehmer. Wenn wir in die Kläranlage oder an Teiche oder Flüsse gehen, zum Wasserproben nehmen. Das sieht erstmal aus wie irgendein Haushaltsgerät, ein Schrubber oder sowas. Ja, aber da kommt jetzt ein Becherglas vorne dran. Becherglas, das muss hier da dran und dann können wir da aus den Tiefen schöpfen. Dann nehmen wir uns noch eine Flasche. Und dann kann es losgehen. Zum Glück nicht in eine Kläranlage, denn gleich hinter dem DSMZ-Gebäude können wir auch fündig werden. Wir sind jetzt hier auf dem Institutsgelände an einem kleinen Tümpel. Der ist ein bisschen zugewachsen. Kommen wir da überhaupt ran? Der ist aber tatsächlich. Und dann die nächste Überraschung, als wir uns dem hölzernen Steg nähern, der in den Teich hineinragt. Oh, der ist gesperrt. Aber man kommt da dran, ja. Ein rot-weißes Absperrgitter blockiert den Zugang. Tja, aber was tut man nicht alles im Dienst der Wissenschaft? Also weg damit. Vielleicht ist einfach der Steg schon ein bisschen morsch. Ich hätte vielleicht doch die Gummistiefel. Das hoffe ich jetzt nicht. Wir bahnen uns den Weg durch das Schilf und betreten die rutschige Plattform. So, wir schöpfen jetzt mal ein Liter Teichwasser in der Hoffnung, dass da ein paar nette neue Fargen drin sind. Das Wasser sieht relativ sauber aus, das hat aber nichts zu sagen. Kommt natürlich immer darauf an, welche Bakterien so in einem Gewässer sind. Und ehrlich gesagt vermute ich jetzt nicht zum Beispiel Staphylococcus aureus in großer Zahl. Daher werden wir hier keine Fargen finden, so einfach gegen Staphylokokken. Ich hatte jetzt erwartet, dass wir doch irgendwie in eine Kläranlage gehen. Ist das so Ihr typischer Arbeitsplatz? Ja, in die Kläranlagen in der Umgebung gehen wir so circa einmal pro Monat. Aber selbst die Kläranlagen sind uns nicht genug. Wir gehen seit 1 bis 2 Jahren schon in die klinischen Abwasser, ja, weil da eben die Vielfalt der klinisch bedeutsamen Bakterien viel größer ist und auch die Wahrscheinlichkeit, passende Fargen zu bekommen. Bei der Suche nach Alternativen zu den wirkungslos werdenden Antibiotika blicken Forschende nun auch zurück auf die Zeit vor der Entdeckung des Penicillins. Denn bereits damals gab es Therapien gegen bakterielle Infektionen. Die Phagen gehörten dazu. 1917 schon sollte ein Phagenpräparat dabei helfen, Patienten mit Bakterienruhr zu heilen. Jetzt werden sie wiederentdeckt, sagt Christine Rode. Aber warum hat man nicht bereits früher damit angefangen? Also man hat es einfach vergessen. Die Phagen sind in der Versenkung geblieben, weil die Antibiotika ja eigentlich ganz gut gewirkt haben. Und meistens wirken sie ja zum Glück immer noch. Welche Medikamente gibt es denn bereits auf Basis von Bakteriophagen? Wir haben in Georgien die Situation, da ist Georgien wirklich ganz besonders zu nennen. Da haben wir in circa 600 Apotheken zugelassene, von der georgischen Regierung zugelassene Apothekenpräparate. Die kann jeder rezeptfrei kaufen. In Deutschland fangen wir eigentlich relativ neu an, obwohl in Deutschland Phagentherapie in ganz kleinem Maßstab gelaufen ist in einer Klinik in Hamburg bis 1984. Es gibt in seltenen Fällen Phagentherapie, aber es ist eben noch nicht zugelassen. Und wir müssen jetzt den Zulassungsweg mit der Zulassungsbehörde gemeinsam beschreiten und dann natürlich auch auf die europäische Ebene gehen, an die EMA. Phagen sind ja biologische Gebilde, das heißt, sie haben Erbmaterial. Erbmaterial kann verändert werden. Ist es denn überhaupt möglich, Phagen als Medikament zuzulassen, wenn man gar nicht weiß, was passiert denn mit diesen, ich sag mal jetzt, Wirkstoffen? Ja, Phagen sind ein Biologikum oder werden zu den Biologika gezählt, das ist klar. Ein Phage kann auch mutieren, aber man sollte sich das nicht so vorstellen, dass die Phagen hin und her und kreuz und quer mutieren und sich selber ständig verändern. Und Angst ist da auch gar nicht begründet, weil wir die Phagen genomisch, das heißt im Hinblick auf ihr Erbmaterial, ständig prüfen. Und da können wir eben bioinformatisch jeden Phagen sehr genau angucken. Gibt es denn schon einen Kandidaten für ein Phagenmedikament in Deutschland? Ja, im Moment entwickeln wir tatsächlich Phagenpräparate oder einen Cocktail. Wir nennen das ein Phagencocktail, der zur Anwendung kommen soll bei CF-Patienten, Mukoviszidose- oder Bronchiektase-Patienten. Wir sind also mittendrin und es soll eine klinische Studie im engen Sinne werden. Phagen als Ergänzung zu konventionellen Antibiotika. Für das postantibiotische Zeitalter holt man sich Inspiration in der präantibiotischen Ära. Und manche Forschende gehen sogar noch einen Schritt weiter, wie etwa bei der Firma Lysando in Regensburg. Dort entwickelt man Inhaltsstoffe der Phagen weiter zu maßgeschneiderten antibakteriellen Wirkstoffen. Die Gummistiefel sind zu Hause geblieben. denn die brauche ich nicht für einen harmlosen Laborbesuch. Ja, zu Beginn muss ich Sie darauf hinweisen, dass wir mit humanen pathogenen Bakterien arbeiten, die also auch für den Menschen prinzipiell gefährlich werden können. Oh je. Und aber bei uns ist alles sauber, sobald sie also bei uns nichts anfassen etc., sind sie eigentlich sicher. Und solange sie gesund sind, stellt sich der Besuch bei uns jetzt auch keine Gefahr dar. Okay, gesund bin ich. Hoffen wir, dass das so bleibt. Genau. Wir schauen einfach jetzt mal im Labor vorbei. Und dann reicht mir Martin Griesel einen weißen Kittel, der sich anfühlt, als bestünde er aus einem dünnen Fließstoff. Ein Einwegkittel, der nach meinem Besuch im Labor entsorgt wird, erklärt sein Kollege Manfred Biebel. Der geht dann direkt in den kontaminierten Müll, wird autogramiert und entsorgt. Die beiden Wissenschaftler leiten bei der Regensburger Firma die Forschungs- und Entwicklungsabteilung. Sie beschäftigen sich nicht mit den Phagen selbst, sondern nutzen nur die Werkzeuge der Viren. Jene Moleküle, welche die Zellwand der Bakterien so stark schwächen, dass die Einzeller unter ihrem eigenen Innendruck zerbersten. Die Biologin Eva Schirmeier führt im Labor vor, wie die Wirkung dieser Atilysine in einem Probengläschen aussehen kann. Vor uns sehen wir zwei Glasgefäße, in denen jeweils 1 Milliliter einer trüben Flüssigkeit sind. Diese trübe Flüssigkeit beinhaltet Bakterien der Gattung Streptococcus. Die sind bekannt dadurch, dass die Karies verursachen oder Hals-Nasen-Ohrenentzündung. Diese Trübung der Flüssigkeit kommt daher, dass die Bakterien in einer sehr hohen Konzentration vorliegen. Also es sind 1 bis 10 Milliarden Bakterien in so 1 Milliliter der Flüssigkeit. Im rechten Gefäß, da pipettiert die Frau Dr. Cornelissen eine Kontrolllösung rein, ohne Atelysine. Und in das linke Gefäß, da steht Atelysin davor, pipettiert sie eine Lösung mit Atelysinen. Prima, es hat nicht gespritzt, wir sind sicher. Die rechte Lösung, die eben die Bakterien mit der Kontrollflüssigkeit enthält, die bleibt trüb. Das linke Gefäß mit der trüben Flüssigkeit und der Atelysin-Lösung klart jetzt nach und nach auf. Die Aufklarung kommt daher, dass die Atelysine die Zellwand der Bakterien zerstören und die Bakterien sozusagen platzen. Also man kann sich das vorstellen wie ein Luftballon oder wie ein Autoreifen, in dem man mit einer Nadel oder einem scharfen Gegenstand reinsticht. Das funktioniert sogar mit den gefährlichen gramnegativen Bakterien. Deren Zellwand ist besonders robust aufgebaut und bildet daher eine Barriere für konventionelle Antibiotika, die ja üblicherweise ins Innere der Zelle gelangen müssen. Verschärft wird die Situation dadurch, dass gerade unter diesen gramnegativen Keimen die Resistenzen in den vergangenen Jahren deutlich zugenommen haben. So, jetzt auf der rechten Seite sieht man eben immer noch eine Trübung, die hat sich seit dem Anfang nicht verändert. Links die Lösung ist jetzt komplett klar, sodass man eben ja, jetzt sagen kann, diese 1 bis 10 Milliarden Bakterien, eine immense Zahl, ist jetzt komplett abgetötet. Das Regensburger Unternehmen entwickelt nicht fertige Medikamente. Die Atelysine stellen eine Wirkstoffplattform dar. Jede Substanz muss auf die konkrete Anwendung der Kunden zugeschnitten werden, also zum Beispiel auf eine bestimmte Bakteriengruppe. Die modifizierten Phagenwerkzeuge sind auch keine Antibiotika im klassischen Sinn, sagt Markus Graf Matuschka von Greifenklau, der Vorsitzende des Verwaltungsrats der Lysando AG. Unsere Technologie hat technisch das Antibiotika-Problem gelöst. Es ist so, Antibiotika an sich als Technologie sind schon über 70 Jahre alt. Und der Entdecker der Antibiotika, Fleming, hat auch Sir Fleming schon damals darauf hingewiesen, in seiner Nobelpreisrede 1945, dass Resistenzen kommen werden. Es hat nur keiner zuhören wollen. Und dieses System ist ein mathematisches Modell. Sie haben mittlerweile so viele Resistenzen im prozentualen Ansatz, dass sie davon nicht mehr wegkommen. Und es ist absurd anzunehmen, dass sie das Problem, das durch Antibiotika verursacht wird, mit Antibiotika lösen können. Das ist in sich selbst absurd. Die bekannten Antibiotika sabotieren oft den Stoffwechsel der Bakterien, indem sie in deren komplexe biochemische Maschinerie eingreifen. Dagegen haben die Bakterien Strategien entwickelt, eben jene Resistenzen. Sie bauen die Antibiotika mit Enzymen ab, spülen sie mit molekularen Pumpen aus der Zelle heraus oder bauen ihren eigenen Stoffwechsel um. Ein ständiger Wettlauf zwischen Mensch und Bakterie. Resistenzen gegen Atilysine hingegen haben die Lysando-Forscher noch nicht beobachtet. Und bis heute ist es niemandem gelungen, auf ein Artelisin eine Resistenz zu provozieren. Es gibt keine Resistenzen gegen Artelisin bis heute. Das hat eine ganze Reihe von Gründen. Herausheben möchte ich einmal, dass die Bakterien keine Zeit haben, um Resistenzgene untereinander auszutauschen, weil Artelisin im Gegensatz zu Antibiotika innerhalb von Bruchteilen von Sekunden wirkt. Und Antibiotika brauchen mehrere Tage, weil sie sabotieren und nicht wie wir einfach abwracken. Wann erwarten Sie denn die ersten Produkte auf dem Markt mit diesem Wirkstoff darin oder mit dieser Wirkstoffklasse? Die ersten Produkte erwarten wir ab Ende 19, Anfang 20 im Bereich Tieranwendung, Tierpharmazeutik. Dann Zahnmedizin ist zum Beispiel ein Thema aufgrund der Selektivität, des Erhalt des Mikrobioms, des gesunden Mikrobioms. Und ein weiteres Thema ist die Wundpflege, schwere, tiefe Wunden, an denen immer mehr Menschen leiden. Auch da wird ein Produkt mit Artelisin demnächst auf den Markt kommen. Neben den Phagen und ihren Werkzeugen zur Zerstörung der Zellhülle enthüllt ein Blick in die Medizingeschichte aber auch noch andere Methoden, wie man krankmachende Keime unschädlich machen kann. Und dabei muss man sie noch nicht einmal abtöten. Manchmal genügt es ja schon, ihnen ihre Waffen zu nehmen, sodass sie im menschlichen Körper keinen Schaden mehr anrichten können. Solch einen Ansatz hat die medizinische Modify-Studie verfolgt. Und worum es dabei ging, möchte ich mir nun von einem Forscher erläutern lassen, der daran beteiligt war. Zu ihm bin ich gerade unterwegs, in der Nähe der Uniklinik Köln. Das ist hier eher eine Wohngegend im Südwesten der Stadt. Und da vorne das gelbe Haus, das müsste es eigentlich sein. Oliver Corneli ist Professor am Universitätsklinikum Köln. In der Modify-Studie hat er sich mit dem Krankenhauskeim Clostridium difficile beschäftigt. Und diffizil ist der Umgang mit diesem Einzeller tatsächlich. Denn das Bakterium kann schweren Durchfall auslösen. Üblicherweise passiert das bei Patienten, die mit Antibiotika behandelt werden. Das Bakterium ist gegen die meisten Antibiotika, die wir zur Therapie von Infektionen einsetzen, resistent. Deswegen bleibt es quasi in höherer Zahl übrig, wenn man ein Antibiotikum einnimmt. Und Clostridium kann Toxine herstellen, Gifte herstellen. In der Situation, wenn man dann so ein toxinbildendes Clostridium difficile in sich trägt, dann gewinnt das Oberhand. Und das Toxin stört dann und zerstört auch die Epithelschicht des Darms. Bei manchen Patienten hilft es, das Antibiotikum abzusetzen. Andere hingegen entwickeln einen ausgeprägten Durchfall. Das können bis zu 20, 30 Stuhlgänge pro Tag sein. Die sind schon sehr schwer krank, verlieren sehr, sehr viel Wasser. Man muss oft bei diesen Patienten dann auch als Infusion Flüssigkeit geben, weil die gar nicht mehr so viel trinken können, wie das aus dem Darm dann verloren geht. Und wenn die Ärzte die Infektion in den Griff bekommen haben, dann muss das noch lange nicht heißen, dass sie auch tatsächlich besiegt ist. Denn mindestens ein Viertel der Betroffenen erlebt einen Rückfall. Das Problem sind dabei nicht einmal die Bakterien selbst, sondern das Toxin, also der Giftstoff, den sie herstellen. Wenn man das Toxin hindern würde, die Zellen anzugreifen, dann hätte man immer noch Clostridium difficile im Darm und auch das Toxin im Darm. Man würde es gar nicht merken, es würde einem nichts tun. Und genau das war der Ausgangspunkt der Modify-Studie. Die Patienten mit einer Clostridieninfektion erhielten künstlich hergestellte, maßgeschneiderte Antikörper, die das Toxin binden und neutralisieren. Und weil Clostridium difficile zwei verschiedene Toxine bildet, nämlich A und B, wurden auch zwei verschiedene Antikörper, zwei verschiedene Antitoxine verabreicht. Das Ergebnis ist ein bisschen überraschend gewesen, insofern, als dass wir bei dem Antitoxin A gar keinen Effekt gesehen haben. Aber wir hatten ja noch das Antitoxin B und das war ein voller Erfolg und hat eine deutliche Reduktion in der Rate an wieder auftretendem Durchfall, also einen deutlichen vorbeugenden Effekt gehabt. Vom medizinischen Standpunkt aus funktioniert die Behandlung. Zu klären sind nun noch die finanziellen Aspekte. Der Antikörper ist zugelassen und es gibt noch keinen festen Preis für den Antikörper. Der wird gerade noch verhandelt, sage ich mal, zwischen dem gemeinsamen Bundesausschuss und den zuständigen Behörden und dem Hersteller des Antikörpers. Die Antikörper nehmen den Bakterien ihre Waffen, sie töten die Keime aber nicht. Daher rührt die Hoffnung, dass die Einzeller nicht so schnell Resistenzen entwickeln. Außerdem wirken auch die Antikörper hochspezifisch, ohne die nützlichen Bakterien im Darm in Mitleidenschaft zu ziehen. Ein Konzept, das sich zwar nicht auf alle, aber zumindest auf einige Krankenhauskeime übertragen lässt. Ja, es gibt Erreger, die ebenfalls Bakterien sind und Durchfälle verursachen. Die Shigellen kann man da nennen. Da wären Antikörper durchaus auch eine Möglichkeit. Die Idee, Antikörper gegen Bakterientoxine zu verabreichen, geht auf den Immunologen Emil von Behring und seinen japanischen Kollegen Kitasato Shibasaburo in den 1880er Jahren zurück. Sie hatten die sogenannte Serumtherapie entwickelt. Dabei injizierten sie nicht tödliche Dosen von Diphtherie- und Tetanustoxinen in Tiere. Deren Immunsystem bildete die Antikörper, die von den beiden Forschern isoliert und menschlichen Patienten verabreicht wurden. Im Jahr 1901 erhielt Emil von Behring dafür den Medizinnobelpreis, den allerersten, der je verliehen wurde. Also hätte er damit nicht angefangen, dann wären wir heute vielleicht auch nicht so weit. Aber so ist das immer, dass man auf dem aufbaut, was die Generationen vorher an Wissen errungen haben. Im Englischen sagt man dann, man steht auf deren Schultern. Das ist eigentlich ein ganz schönes Bild, standing on their shoulders, weil man von dort also weiter sieht und mehr weiß, aber eben dadurch, dass man von den Vorherigen getragen wird. Mit Hilfe der Antikörper entwaffnen die Mediziner die Bakterien, ohne sie zu töten. In der Hoffnung, dass die Keime so weniger Resistenzen gegen diese Art der Therapie entwickeln, denn der evolutionäre Druck wäre nicht groß genug. Emil von Behrings Serumtherapie reiht sich damit ein in moderne Forschungsansätze, die man als Antivirulenzstrategie bezeichnet. Das Bakterium bleibt dabei am Leben, aber es macht niemanden mehr krank, weil es keine Toxine mehr produziert, nicht mehr an Körperzellen andockt und auch keine hartnäckigen Kolonien mehr bildet. 5 Milliliter einer braunen Lösung, das ist das Zeug, was die Bakterien fressen. Das ist nur das Beste drin, das ist wie Schoko für den Menschen. Das Bakterium freut sich, wächst und gedeiht. Und dann können wir das Bakterium, nachdem es gewachsen ist, untersuchen. Um Schwachstellen bei einem Bakterium zu finden, muss man den Feind gut kennen. Das ist das Ziel eines großen DFG-Projektes zu einem Keim namens Acinetobacter baumannii. Daran beteiligt sind Forscher der Goethe-Universität Frankfurt, Beate Averhoff und Volker Müller. Und auf dieser Gelatine hier sehen wir einzelne Pünktchen. Und jedes Pünktchen sind Millionen von Bakterien, die durch konstante Zellteilung entstanden sind. Ich glaube, so etwas Ähnliches habe ich schon mal bei mir im Kühlschrank gesehen. Ja, deswegen gerade bei den Temperaturen, die wir gerade haben, muss man verdammt aufpassen. Acinetobacter baumannii gehört zu den Krankenhauskeimen. Bekannt geworden ist das Bakterium als Irakibacter, weil er oft in infizierten Wunden von US-Soldaten zu finden war, die im Irak oder Afghanistan im Einsatz waren. Die Zahl der gegen ihn wirksamen Antibiotika schwindet zusehends. Der Keim hat eine steile Karriere hingelegt, sagt Volker Müller. Ja, Acinetobacter baumannii ist sozusagen ein Newcomer auf dem Markt. Das Bakterium gibt es natürlich schon lange in der Umwelt, aber es wird erst in den letzten Jahren zunehmend in Krankenhäusern und dort insbesondere auf Isolierstationen gefunden und kann schon für verheerende Ausbrüche sorgen. Die Mortalitätsrate bei diesem Bakterium ist relativ hoch. Aber man muss da jetzt keine Angst haben vor einem Krankenhausbesuch. Dieses Bakterium kommt gemeinhin nur vor auf Isolierstationen und ist ein sogenanntes opportunistisch pathogenes Bakterium, befällt also nur Patienten, die eh schon immungeschwächt sind. Normal gesunden Menschen kann dieses Bakterium nichts anhaben. Es ist sozusagen ein fieser Mob, der sich auf schon richtig kranke Menschen draufsetzt und dann auf diesen kranken Menschen wächst. Volker Müller erkundet derzeit den Lebensstil dieser hartnäckigen Bakterien. Was fressen sie? Wie bewegen sie sich? Wie haften sie an Oberflächen? Keine andere Arbeitsgruppe weltweit sucht in diesem Umfang nach Antiinfektiva. Denn darin besteht das Ziel, die Einzeller zu verstehen, um ihre Schwachstellen zu identifizieren. Ja, das hilft, neue Wirkstoffe zu finden, weil man dann sozusagen einen geradlinigen Weg geht. Bei der klassischen Suche macht man ein Screening auf Komponenten. Der ist sozusagen mehr oder weniger zufällig. Man sucht zufällig nach Komponenten, die das Wachstum der Bakterien hemmen. Also wenn wir uns eine Infektion mit Acinetobacter baumannii auf einer Intensivstation anschauen, dann ist der häufigste Weg, dass es eine Infektion gibt über die künstlichen Beatmungsschläuche. Da wächst der Acinetobacter baumannii quasi drauf entlang, gelangt dann in unsere Lunge und die häufigsten Infektionen sind dann Pneumonien. Beate Averhoff ist Professorin an der Goethe-Universität Frankfurt. Ihre Arbeitsgruppe stellte fest, dass das Bakterium sich von Fetten ernährt und diese Fette durch bestimmte Biokatalysatoren spaltet. In dieser Lungenmucosa, da findet Acinetobacter baumannii einen gedeckten Tisch. Da haben wir sehr viele verschiedene Fette. Eines dieser Fette ist das sogenannte Phosphatidylcholin. Nun, das ist wie eine Götterspeise für Acinetobacter baumannii. Die zerlegt er, dadurch wächst er, vermehrt sich rasant, ja, und kann dann also sich weiter ausbreiten, auch, sagen wir mal, auch über die Blutbahn. Und Acinetobacter baumannii produziert für die Spaltung dieser Götterspeise eben diese Biokatalysatoren. Wer diese Biokatalysatoren genau kennt, kann die Bakterien über diesen Angriffspunkt bekämpfen und ihnen so ihre Hauptenergiequelle entziehen. Der Forscherin geht es darum, die Marschverpflegung zu vernichten oder die Einzeller zu entwaffnen. Und das muss man sagen, Acinetobacter baumannii hat ein Arsenal von Waffen. Und wir haben uns zum Ziel gesetzt, wirklich die einzelnen Waffen zu identifizieren und dann auch vielleicht eine Kombination an Wirkstoffen gegen diese Waffen einzusetzen. Und das ist etwas, was natürlich auch schon vor der Antibiotika-Verwendung da gewesen ist. Bakteriophagen, Atelusine, Antitoxine und andere Antivirulenztherapien. Sie alle haben ihre Wurzeln in der Zeit vor der Entdeckung des Penicillins und könnten doch in ein paar Jahren einen wertvollen Beitrag leisten im zukünftigen Kampf gegen resistente Keime, indem sie die Palette der etablierten Medikamente ergänzen. Sie wirken oft nur gegen bestimmte Bakterien, doch gleichzeitig ist ihre Selektivität auch ihr großer Vorteil, denn nützliche Bakterien bleiben so am Leben. Antibiotika, gerade Breitbandantibiotika, wirken wie ein Vorschlaghammer. Diese neuen, alten Ansätze jedoch wie ein Skalpell. Sie arbeiten zielgerichtet und minimieren die Nebenwirkungen. Und können daher in manchen Fällen sogar die bessere Alternative zu Antibiotika sein. Die Wiederentdeckung. Alte Wirkstoffe gegen neue Resistenzen. Eine Reportage von Arndt Reuning. Es sprach der Autor. Technik Silvia Kraus und Benno Kromzig. Redaktion Christiane Knoll. Eine Produktion des Deutschlandfunks 2018.